Erstens, ich genieße kein Gastrecht in Bayern, sondern ich wohne hier Kraft meines Rechtes als Deutscher. Wer dieses Recht nicht anerkennt, leugnet das Reich seit 1871. Ich empfehle dem Regensburger Anzeiger das Studium des Artikels 111 der Reichsverfassung, bei der seine Freunde mitgewirkt haben. Ich stütze mich indes nicht auf diese Verfassung, sondern auf ältere deutsche Rechte. Ich wandte mich dann gegen die Anwürfe, ich hätte mich gegen das Haus Wittelsbach als solches, gegen den Katholizismus und gegen Bayern gewandt, dessen Armee ich im Frieden und Krieg hochgeschätzt hätte, und führte dann an: Zweitens nehme ich nicht Stellung gegen die Berücksichtigung der vorhandenen Eigenarten des bayerischen Stammes oder grundsätzlich gegen eine Berücksichtigung von infolge geschichtlicher Veränderung eintretenden Wünsche Bayerns. Es kommt aber darauf an, erst zu sehen, wie Bayern seine Mission in der deutschen Freiheitsbewegung auffasst und wie es in diesen Gedankengängen handelt, um sich eine solche Berücksichtigung historisch zu erwerben. Hierfür scheint mir zurzeit innerhalb Bayerns Klarheit zu fehlen. Drittens, ich wende mich in Übereinstimmung mit vielen guten Bayern und Katholiken gegen solche Bestrebungen, die eine Lockerung des Reiches im Gegensatz zu einer Verfassung im bismarckischen Geiste zum Ziele haben oder die eine sogenannte vorübergehende Trennung Bayerns vom Reich oder seine Neutralisation, beides die endgültige Trennung Bayerns vom Reich, aus irgendeiner Ursache herbeiführen wollen und letzten Endes auf einen Landesverrat unter Fühlungnahme mit Kreisen in Frankreich und der Tschechei hinausgekommen sind, so wie wir ihn jetzt folgerichtig in München erleben müssen. Viertens, ich sehe eine Stellungnahme gegen solche Bestrebungen nicht nur als mein Recht, sondern als meine deutsche Pflicht an. Niemand gegenüber habe ich auf dieses Recht, das heißt auf eine politische Betätigung, verzichtet. Ich bin keine derartige Verpflichtung gegenüber irgendjemand eingegangen und habe niemand befugt, sie für mich auszusprechen. Fünftens, ich habe stets einen zeitlich auseinanderfallenden Anschluss einzelner Länder Deutsch-Österreichs verbunden mit einer endgültigen Preisgabe von Wien, wie das mir gegenüber hier von verschiedenen einflussreichen Stellen des politischen Lebens erörtert wurde, als eine völkische, politische und wirtschaftliche Unmöglichkeit angesehen und das offen ausgesprochen. Ich vertrat dabei, obschon die Angelegenheit nicht spruchreif ist, die klare großdeutsche Lösung der Anschlussfrage, das heißt eines dereinstigen gleichzeitigen Anschlusses Deutsch-Österreichs an das Reich. Sollten dabei Länder sich tatsächlich mit Bayern zu einem Staat vereinigen, so wäre das dann Angelegenheit Bayerns und der betreffenden Länder. Den Regensburger Anzeiger weise ich zudem auf die Tatsache hin, dass sich in Bayern Landesverräter mit dem doch nicht zufälligen Plan des französischen Oberstleutnants Richer einverstanden erklärt haben, nebst Bayern auch noch oder nur einzelne Teile von Deutsch-Österreich in den Europäischen Völkerbund von Frankreichs Gnaden aufzunehmen. In der Morgenausgabe des NNN vom 16. März 1923. Oberstleutnant Richer wusste, was er anbot. Es steht mit vorstehend angeführten Bestrebungen in ursächlichem Zusammenhang. Sechstens, wenn ich mich jeder recht leichten Polemik enthalten und es vermieden habe, auf Einzelheiten einzugehen oder zu den einzelnen Punkten meiner Ausführungen nähere Angaben zu machen, so geschieht es, weil die Aufmerksamkeit des deutschen Volkes allein auf die Politik der nationalen Würde und des nationalen Widerstandes gegen Frankreich und gegen ihre Sabotage von innen heraus durch Verrat in jeglicher Form gerichtet sein muss. München, den 20. März 1923, gezeichnet Ludendorff. Diese Erklärung ist ein geschichtliches Dokument. Sie stellt das Streben, wie ich heute weiß, Roms, Deutschland zu zerschlagen, eindeutig fest. Natürlich wurde diese bedeutsame Erklärung nicht abgedruckt. Ich will aber nicht verfehlen auszusprechen, dass auch völkische Deutsche den wittelsbachisch-bayerischen Bestrebungen nicht so scharf ablehnend gegenüberstanden, als sie es mussten. Ihr bayerisches Herz unterwarf sie diesen Irrungen des Denkens. Natürlich ergab sich hieraus für mich die Aufgabe, noch sorgsamer die Ereignisse in Bayern zu verfolgen und sie nachzuprüfen. Der Fuchs-Machhaus-Prozess, der im Frühjahr 1923 in München seine Schatten vorauswarf und von mir vorstehend angedeutet war, zeigte nur allzu eindeutig die Verwebungen des Wollens undeutscher, bayerischer Kräfte mit den Absichten, die politisch von Frankreich und von seinem Vasallenstaat, der Tschechoslowakei, aus verfolgt wurden. Es fiel ja auch bei diesem Prozess das klassische Wort eines Angeklagten: Ein Franzose von hinten ist mir lieber als ein Preuße von vorne. Ein Preuße zu sein galt wieder in Bayern in weiten Kreisen wie vor dem Weltkriege als Inbegriff aller Scheußlichkeiten und aller Gottlosigkeit. Es war todernst zu sehen, wie sehr und inwieweit der Hass gegen Preußen, das gleich Berlin und der von dort kommenden Misswirtschaft gesetzt wurde, wieder geschürt und das Gefühl der Verbundenheit, was der Weltkrieg so gefördert hatte, ausgetilgt wurden. Einer der Angeklagten übte Selbstmord aus. Er erhielt ein besonders feierliches Begräbnis unter Beiwohnern römischer Geistlichkeit. Wo man auch hinblickte, der römisch-bayerische Separatismus rührte sich, das Haus Wittelsbach wurde allmählich immer mehr sein Schild, aber auch die Lockung für norddeutsche Monarchisten. In meiner Rede in dem völkischen Prozess in München vom 29.02.1924 komme ich auf die ganzen Zusammenhänge eingehend zurück. Ich habe sie hier nur insoweit angeführt, damit der Leser verstehen kann, wie meine Besorgnisse vor dem Wirken der bayerisch-wittelsbachischen Kreise zu dem Entschluss beitrugen, mein völkisches Wollen immer mehr zu betätigen. Das heißt, den Weg zur Feldherrngalle immer ausgesprochener zu gehen. Bei der steigenden Notlage des Volkes übte die nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei eine starke Anziehungskraft aus. Der Kampf gegen Juden, Marxismus und Bolschewismus war weiten Volkskreisen leicht verständlich zu machen. Adolf Hitler trat immer mehr hervor. Ein Gegensatz zwischen ihm und dem bayerischen Staat machte sich scharf fühlbar. Dieser musste jede völkische Bewegung ablehnen. Die Bayerische Volkspartei witterte sozusagen in Adolf Hitlers Bewegung die große Gefahr für ihre staatliche Stellung. Sie wollte im Januar das Abhalten des Parteitages der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei verbieten. Durch Vermittlung des Generals von Lossow, des Wehrkreiskommandeurs in München und bayerischen Landeskommandanten fand er dann doch statt.